Ein Seminar zum Weltbevölkerungstag 2016 fand am 11. Juli im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang statt. Daran beteiligten sich die Mitarbeiter der Bereiche Gesundheits- und Bildungswesen, der Ministerien, zentralen Institutionen, Massenorganisationen und gesellschaftlichen Organisationen, jugendliche Studenten und Schüler in der Stadt Pyongyang, Mitglieder der Vertretungen der internationalen Organisationen wie Geschäftsträger AI des UNO Bevölkerungsfonds und der ausländischen Botschaften in der TVRK. An demselben Tag gab das Bevölkerungsinstitut die Sondernummer Informationen über die Bevölkerung heraus.